Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Piratenfraktion macht sich stark gegen geplantes EU-Verbot der E-Zigarette. Gegen das geplante europaweite Verbot der E-Zigarette setzt sich die Piratenfraktion im Landtag NRW ein. Die Europäische Kommission plant, im Zuge der neuen Tabakrichtlinie die E-Zigarette als Ersatz zu herkömmlichen Tabakerzeugnissen wie Zigaretten zu verbieten. Das schützt in erster Linie die Tabakindustrie. Das ist nicht nur eine Bevormundung der Verbraucher durch Brüssel, sondern augenscheinlich Ergebnis eines großen Lobbyerfolgs der Tabakunternehmen, sagt Nico Kern, europapolitischer Sprecher der Piratenfraktion. Die im Dezember vorgelegte EU-Tabakrichtlinie sieht eine Begrenzung des Nikotingehaltes von E-Zigaretten vor, wodurch diese durchschnittlichen Konsumenten nicht mehr als Zigarettenersatz dienen können. Wir können diese Steuerung des Konsumverhaltens zugunsten weitaus gesundheitsschädlicherer Tabakprodukte nicht hinnehmen. Die Interessen und der Schutz der Verbraucher muss im Zentrum der Brüsseler Politik stehen, nicht jene einzelner Industrien, so Kern. Transparenz und Bürgerpartizipation muss endlich undemokratische Hinterzimmerpolitik auf europäischer Ebene ersetzen. Im Rahmen der Sitzung des Europaausschusses fordert die Piratenfraktion NRW heute die Landesregierung in einem politischen Antrag dazu auf, sich im Bundesrat für die grundlegende Überarbeitung der EU-Tabakrichtlinie einzusetzen. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.